Begrüßung. Ja, es ist wie ein Minenfeld. Lässt sich sogar noch aufhalten in seiner meilenweiten Bewegung. Das ist ein Catwalk hier. Das ist echt die Catwalk. Jeder guckt hin, ob er es schafft heute. Prakash, es werden noch Wetten angenommen. Überhaupt mit der schweren Tasche, die du immer mit dir rumschleppst. Ja, du bist echt wie eine Frau. Du musst mal echt deine Frage. Nee, wir haben ja gerade von Autos, wie Autos aussehen. Welche Autos besser geputzt und gewartet und sauber sind. Und er meint, da, bei mir ist alles immer voll drin, alles ist kein Ding. Das ist dann sehr traurig. Und eine große Tasche, wo alles dabei sein muss. Da ist eigentlich nur der Laptop drin und Wasser. Eigentlich nur. Na gut. Sieht groß aus, aber. Nichts drin. Nicht viel drin. Aber schwer. Aber schwer, ja. Ist nichts drin, aber schwer. Das hört sich gut an. So, weiter geht's. Christa hat wieder ihre große Liste, wo wieder draufsteht, ich habe mit wem gewettet. Nee, heute hätte ich eine Frage ohne Liste. Oh, ungelistete Frage. Wenn das nie aufhört. Was soll nicht aufhören? Also bisher oder früher, bevor ich dich kannte, dann dachte ich immer, mit dem sogenannten Tod ist es zu Ende. Oder entweder ist es ganz zu Ende oder meinetwegen. Ja, Christa ist aus. Weitere Leben. Christa ist weg. Aber wenn du sagst. Nicht aber, Christa ist weg. Christa gibt es nicht mehr. Die hat es ja nie gegeben eigentlich, aber dann ja. Gibt es sie auch nicht mehr. Okay, und ist es dann so ähnlich wie mit dem Schlaf? Also dass man dann beim Schlafen Tiefschlafphasen hat und dann auch wieder Träume? Was? Jetzt wirst du wieder esoterisch, Christa. Naja, ich hab dich auch schon sagen hören. Ich gehe in den Wald und stell mir die Bäume vor. Ich hab dich auch schon sagen hören. Jetzt kommt das wieder. Letztes Mal beim Bügeln habe ich bei MP3 gehört, da hast du auch schon mal was gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay. Das habe ich richtig gesagt. Ich finde das einfach immer wieder so deprimierend, dass es. Es hört nie auf. Doch, du hörst auf. Aber dich gibt es ja jetzt schon nicht. Also hörst du auch nicht auf. Ist das so deprimierend, dass es dich gar nicht gibt? Als die Christa, die du denkst zu sein? Ja? Nee, das finde ich nicht deprimierend. Ja, also, was ist denn dann deprimierend? Ja, du hast die Vorstellung, dass dann noch der nächste Christa kommt. Das wäre wirklich sehr deprimierend. Ja, so in der Art. Ja, da kann ich dich beruhigen, die gibt es jetzt schon nicht. Also, verstehe ich zwar auch nicht so ganz, aber... Muss man auch nicht. Das ist... Die ist jetzt schon weg. Die hat es eigentlich noch nie gegeben. Von daher kümmert es auch keiner. Und dann kommt das nächste, was es auch nicht gibt, was auch schon wieder weg ist. Schupp. Neuer Depropropfen, der sich auftut, die Welt zu erobern. Puff, weggesagt. Aber dass mal einfach gar nichts ist. Was denn? Ist denn jetzt was? Ja, okay. Ja, sag, zeig mir aber was es gibt. Was irgendeine Wirklichkeit hat, was überhaupt existiert. Ja, zeig mir mal was. Ich stell mir das immer vor. Ach, stell mir was vor. Ja, das ist ja bei dir schon. Dunkler geht ja nicht mehr. Stell mir mal vor, es würde finster werden. Stell mir vor, es wäre Licht. Stell dir mal vor, da wäre Licht. Ja, okay, Frage erledigt. Stell dir vor, es wäre Licht. Das ist so deine erste, Gott stellt sich Licht vor. Und dann stellt er sich, stell dir mal vor, es wäre kein Licht. Das hat Christa gerade vorgeführt, ne? Er stellt sich immer mit Scheiß vor. Darf ich mich mir vorstellen? Ich heute Christa. Dann ist Christa deprimiert, dass Christa wiederkommt. Weil Christa mag Christa nicht. Die will eigentlich Christa nicht sein. Ne, Christa? Ja. Du ja. Musst ja auch nicht Karl sein. Oder? Ich habe kein Problem mit Karl. Karl oder nicht Karl, wen kümmert's? Aber Christa kümmert's. Ob Christa ist oder ob Christa nicht ist. Und wenn Christa ist, kommt Christa wieder. Das ist natürlich hartes Geschütz. Muss ich den Scheiß nochmal mitmachen? Nochmal Tochter einer Bäckerfrau. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Wenn die Erinnerung reinschlägt von hinten so ins Kreuz haut. Morgens um 5 aufstehen. Die Knetmaschine anstellen. Oder selber kneten. Ja, ist verrückt, ne? Dass man möchte eigentlich den loswerden, der alles loswerden möchte. Man hat von dem genug, für dem alles zu viel ist. Man echt die Straße voll. Ja, was macht man da? Wird man zum Sucher und versucht, den da vorne loszukriegen? Wie bringe ich mich um? Ich habe ja zwar keinen Mut, vom Hochhaus zu springen, aber vielleicht meditieren hilft ja. Ich kann mich ja wegmeditieren oder wegessen oder wegsaufen oder irgendwas. Da muss doch was zu tun geben. Ich rauche mal ein bisschen mehr, vielleicht sterbe ich dann eher. Alles Selbstmordtendenzen. Dem alles zu viel ist. Dass es ihm überhaupt gibt, ist zu viel. Boah, weg mit dem Arsch. Vielleicht ein Ehemann, der kann mich vielleicht ein bisschen ablenken von meinem trübsinnigen Dasein. Ne? Ja, klar. Ja. Ich nehme ihn ja nicht für ihn zum Mann. Ich will ihn ja nicht. Eigentlich will ich ihn ja nicht. Ich will ihn ja nur, damit er mich von mir ablenkt. Ne, Christa? Ja, no, dann können Sie ja gemeinsam ablenken. Hat ja jeder was davon. Im angenehmsten Fall lenkt jeder den anderen ab, oder? Im glücklichsten Momenten gibt es beide nicht und dann, das nennt man orgastisch, zusammenkommen. Aber wenn man dann wieder kurz Luft kriegt und sich wieder anguckt, ist man wieder, das wollen wir nochmal haben, ne? Wo wir beide nicht sind. Boah, zusammen arbeiten wir uns weg. Boah, im tantrischen Verschmelzungsprinzip. Helfen wir uns. Du hilfst mir, ich helf dir. Über den Berg. Abzuhauen. Wir wollen beide weg. Christa, das hast du, wie oft hast du das gemacht? Tantra bis zum Umfallen, bis das Kissen nicht mehr. dann ist sie nach Osho gegangen, weil da hat sie ausgelebt bis zum. Und guck, das lebendige Beispiel, das hilft auch nichts. Oder? Hat's geholfen? Temporär? So ein bisschen? Ja, klar, temporär. Temporär. Die Sexpille. Die Christa war ein. Die ist die Sklavin der Liebe. Da war er, bringt die Post ab. Man nannte sie eigentlich in Deutschland Postillon d'amour. Ja, es ist echt Wahnsinn, was die ganze Menschheit tut, damit sie die Menschheit los wird. Ja? Also jeder für sich genommen, so wie viele Ablenkungsversuche und Unerträglichkeit des Daseins, wie man es versucht, so erträglich zu machen oder überhaupt, wenn nicht abzuschaffen, aber dann doch möglicherweise doch ein bisschen erträglicher. Jeder Moment. Wie schaffe ich es, dass es leichter wird? Ich bin in mir selbst unerträglich. Fängt ja auch. Und immer wieder denke ich, in Indien ist es besser, wenn es hier gar nicht mehr auszuhalten ist. Und jedes Mal denke ich mir dann in Indien nie mehr wieder. Ja. Jedes Mal. Immer wieder. Oh. Tja, und der Bochum-Spruch gilt überall. Woanders ist auch scheiße, Christa. Am besten ist der Wechsel. Nee, also es ist nur da gut, wo du nicht bist. Nicht zumindest. Es ist nur da gut, wo du nicht bist. Da, wo Christa ist, ist immer scheiße. Das weißt du. Auch in Indien ist Christa. Und wo Christa ist scheiße. Ja, und kann das sein, wenn man reist, also wenn so ein Wechsel stattfindet, ach, dass man Blödsinn, eben da nicht Blödsinn. Ist zum Moment. Du hast nur kurz deine Geschichte nicht parat und ja. Die holt dich dann wieder ein im nächsten Moment. Ist doch nur, dann nehmen sie die ganzen Oscholanten einen neuen Namen von und dann verbrennen sie ihren Ausweis und Ding. Und was hat's geholfen? Guck. Jetzt kommen sie alle zurück und wollen Rente in Deutschland. Auf einmal finden sie ihren Ausweis wieder. Und nehmen ihren alten Namen wieder an. Ist wahr. Ist doch verrückt. Erst denken sie, sie werden sich los, indem sie keinen Pass mehr haben. Und nehmen sie dann auf einmal heißen sie Shanti und Durga und Montezuma oder sowas. Shanti Devis, unendliche Shanti Devis. Die Schande hört nie auf. Devi Deep. Devi was? Devi Deep. Devi Deep? Was ist das denn? Teddybär. Jetzt kommt Christa. Devi Deep. Ja, also. Ich glaube, ihr seid alles Experten in der Nummer. Ich rede immer nur mit Experten. Ne Prakash. Das war doch mal ein richtiger Name. Günther oder sowas, ne? Das war mein dritter Manni. Detlef? Ach ja, Manfred. Genau, Manfred. Ja, es ist ja merkwürdig, dass du mich immer mit Prakash angewendet hast, weil Manni, da steht echt nicht drauf. Auf Manni? Nee. Du magst kein Manni? Jetzt nur noch einen. Das ist eine Schreibweise schon. Du bist doch hinter Manni her, wie der Teufel hinter der Seele. Nee, das kann er nicht sagen. Du würdest. Oh. Das ist ja deine Route, die ständig versucht, das Geld zu. Die Wünschelroute. Manni, Manni, Manni, wo bist du? Guck immer in allen Taschen. Wenn ich Manfred mir einen vorstelle, sehe ich immer einen so machen. Wo ist mein Geld? In der Brusttasche meistens, ne? Hab ich nie. Ne? Nee. Immerhin von der Hosentasche. Aber man guckt immer vorne erst, ne? Ne, vorne ist nur das Kleingeld. Ah. Und wenn das Kleingeld nicht reicht, dann geht es ans Eingemachte. An die rechte Da ist er. Na gut. Ist er da, weiß er zumindest, wo sein Geld ist. Manchmal ist es dann plötzlich nicht da. Ja. Ja gut, hat einer mal eine Technik gefunden, die geklappt hat? Hat es jemals einen gegeben, der sich vom Acker gemacht hat? Auf Dauer? Costa, hast du gehört? Keiner kennt einen, der es geschafft hat. Aber Christa will's. Du kennst ja auch keinen, ne? Oder aber hat es Osho geschafft? Christa, sag mir mal, du bist also doch Expertin. Das Einzige, was ich... Sag's ruhig, Christa. Das ist jetzt was ganz Esoterisches. Also ungefähr 4 Wochen bevor mein Mann gestorben ist, hat er Nisargadatta gelesen und auf einmal sagte er zu mir, gibt's nicht eigentlich noch? Und 4 Wochen später war er weg. Da hast du ihm gezeigt, wie es ihn gibt, oder? Gibt's mich überhaupt noch? Ja, was heißt das jetzt? Ja, damals dachte ich auch, spinnt er jetzt total. Ja, jetzt meine ich jetzt immer noch. Und da war er weg, ne? Mhm. Ja, vielleicht hilft das. Frag die doch mal. Machst Christen Bussi vom Bus? Bist du ausgebüxt, ausgeboost? Was? Naja, gut. Ja, noch andere Fragen wie... Wie komme ich aus der unerträglichen Anwesenheit von mir? Wie kann ich mir entkommen? Hm? Keine Idee mehr, oder? Nee. Mann. Ja, insofern war das. Was? Es wird zu schwer, aber drin. Ja, das ist meine Intention. Leicht kann ja jeder. Wir können ja mal ein bisschen schwer machen. Ja, es wär schon sowas, wenn man den Arsch nie los wird, oder? Kannst du das akzeptieren? Hat das jemals einer gekonnt, das zu akzeptieren? Auf Dauer? Hm? Irgendeine Idee? Also ich habe zumindest den Eindruck, dass der Kampf, ihn loszuwerden, wesentlich weniger geworden ist. Prakash, wie oft habe ich dir schon gesagt, du wirst älter, das ist alles. Er denkt, weil er nicht mehr so viel Kraft hat zum Kämpfen, dann hört der Kampf auf. Das ist getäuscht, das nennt man Täuschung. Man denkt dann, weil irgendwas wird weniger, nein, du hast einfach nicht mehr genug Energie, die du reinsetzen kannst. Du hast so viel damit zu tun, dass du überhaupt von A nach B kommst. Und dazwischen noch kämpfen, das ist ja schon noch. Hast du möglicherweise recht. Das nennt man Altersgnade. Oder man nähert sich dem Friedhof und gleicht sich schon dem Grab an. Deine Bestimmung kommt einem näher. Ja, das ist so. Ja. Darum gehen auch die älteren Leute dann doch wieder in die Kirche und setzen sich schon mal, wo sie länger sitzen müssen. Die wollen sich absetzen und denken, wenn ich mich jetzt noch mal gut verhalte, wenn ich mich jetzt noch gut verhalte, dann kriege ich vielleicht einen besseren Platz. Alles Vorteilssitzer. Ich bete jetzt noch ein bisschen, weil vielleicht wird mir jetzt noch irgendwann vergeben. Gott, ich kann nicht mehr. So. Also beten wir, dass wir keine Kraft mehr haben, weil ohne Kraft können wir nicht mehr kämpfen, oder was? Ist das jetzt ein Ausweg? Das kommt ja von selber. Wer kommt von selber? Dass wir keine Kraft mehr haben. Manche haben bis 100 voll Saft. Das sind aber eher die Ausnahme. Das ist keine Ausnahme, das wird immer mehr. Nur du stirbst nächstes Jahr, weil du jetzt ja schon wünschtest. Ich bin ja in der Saturn. Du stirbst sowieso. Kein anderer stirbt, nur du. Alle haben Angst davor und keiner ist gestorben, nur Christa schafft's. Franz auch, der dachte auch, sein Vater ist in der Zeit gestorben und dann hat er vorher schon, 5 Jahre vorher da gezittert. Franz. So ist das. Ja, wo waren wir? Keiner geschafft. Jetzt habe ich sie gefragt, ob Osho es geschafft hat, aber sie hat mir nicht geantwortet. Hat sich wieder gedrückt. Ich weiß es nicht. Na, ja, man könnte ja mal Rundfragen machen. Ob Erleuchtete es geschafft haben, sich loszuwerden. Christa, was meinst? Sind die innerlich so verbrannt? Hat das Feuer des Herzens sie von innen total verbrannt und nur noch Herz ist übrig geblieben? Diese wunderbaren Geschichten, die man ständig gelesen hat von realisierten Meistern, wo ihr Herz entflammt und dann alle ihre Schlacken des früheren und zukünftigen Lebens verbrannt sind in dem Feuer des Herzens, des Gewahrseins. Boah! Und jeder, ich auch, ich will auch brennen. Warum brennt es denn bei mir nicht? Ich will auch initiiert werden im Herzen, damit er brennt. Ich will brennen. Ich will mich verbrennen und im Verbrennen sein, was das ist, was nie brennen kann. Weil das ist, was Feuer ist. Und das, was Feuer ist, kann von sich selbst nie verbrannt werden. Das Feuer zu sein. Ist das nicht herrlich? Schöne Sprüche. Und jeder, oh, mein Herz geht auf. Ich will das Feuer sein. Nicht nur die Zigarette. Ich meine, wie viele Märchenstundenbücher haben wir schon alle gelesen und wir sind darin aufgegangen und Tränchen wahrscheinlich sogar rollten von der allein der Idee, dass das möglich ist. Diese Hoffnung, die darin liegt, dass dein Meister, du begegnest deinem Meister und er initiiert dein Herz, da gibt es dann dieses Shakti-Pas, wo das Feuer des Meisters in dein Herz dringt und dich entflammt in deiner Erkenntnis, in deiner Selbsterkenntnis und alles vergeht in sich selbst. Wow! Und ja, ich sag ja nur, was ihr schon alle mal gelesen habt und was euch am Ganges hält. Oder auf den nächsten Guru warten lässt, der für möglicherweise eurer ist und dann in dieser Guru-Disciple-Relationship fährt das Schiff davon. Der Captain ist ohne Schiff. Das Schiff fährt alleine automatisch durch die See und es fährt und fährt und fährt. Und dann? Titanic. Dann kommt der Eisbär und fährt weiter. Ja, wie romantisch kann es denn noch werden? Das ist doch die Urromantik in jeder Idee von einem Guru-Schüler-Verhältnis, dass du deinen absoluten Liebhaber findest, einen Menschen, der dich so nimmt, wie du bist. wo du nicht was Besonderes sein musst, wo du keinen Test durchlaufen musst, der dich sofort umarmt, wenn er dich gar nicht sieht. Weil der sieht ja kein mehr, der sieht ja nur noch sich. Und dann nimmt er sich, dich auf in sich selbst und du bist eins in der unendlichen Flamme des Seins. Ah. Ja, bei Osho war das Gefühl so, ah, der sieht mich so, wie ich wirklich bin. Dann wäre er dich gleich erschossen. Die mag sich ja noch nicht mal selbst, aber dachte dann an Osho, die mag sie. Ja, damals. Ja, da. Guck mal, jetzt glüht sie wirklich vom inneren Feuer verbrannt. Aber wenn das wirklich nicht nur ein Märchen wäre, wenn das sogenannte Selbst einmal sich selbst begegnet und in seinem Herzen verbrennt und das Feuer wird, dann wo, was ist denn hier noch? Was ist mit diesen Selbst, die hier rumsitzen und in ihrer Asche noch wühlen hier? Ich frage, ich stelle ja nur unschuldige Fragen. Wenn es wirklich einen selbstrealisierten Meister gegeben hätte, der das selbst realisiert, dann wäre das selbst ja auch in sich realisiert und müsste nicht diesen ganzen sogenannten hier, was ist denn hier mit diesem Selbst, was hier sitzt in seiner, was, ich will es nicht sagen. Ich meine, es fällt mir leicht zu, das Wort, aber ja, was soll man machen? Also wenn es da wirklich, Mann. Was für ein Scheiß sein wäre das überhaupt, dass das nötig hat, in seinem eigenen Feuer zu verbrennen? Frage ich. Welches Scheiß sein wäre das? Welches Scheiß relative sein muss in irgendeinem Feuer verbrennen? Und muss das Feuer sein, damit es sein kann? Welche Glückseligkeit braucht einen besonderen Umstand, nämlich verbrannt zu sein, um Glückseligkeit zu sein? Ja? Frage! Nur mal kurz. Ja? Ich bin ja nur ganz sanft mal am Fragen. Ganz sanft. Aber Prakash kämpft schon weniger. Das Feuer brennt. Ich möchte Infektionen, weil es sind ja Inflammations in meinen Joints. Ich möchte mit dem Leben, mit meinem verbunden. Tick, überall brennt es, aber ist das jetzt das Brennen des Seins? Die Kundalini in meinen Handgelenken? Ich dachte, das fängt ganz woanders an. Ich dachte, es geht in der Spinal Root da unten in der hinteren Anhangwurzel da. Ich dachte, da fängt es erst an zu brennen, aber es ist ja nur ein Bandscheibenvorfall. Ja, was meinst du, was Leute sich alles einbilden? Ich sag dir, träum weiter. Was mir nicht über zu erzählen. Expertenrunde. Ich habe es rückblickend betrachtet. Ja, wenn man das in der absoluten göttlichen Komödie als einen Aspekt von wie verarsche ich mich selber sieht, ein Herz und ein Scherz und eine Seele. Das war wieder Paste. Der Scherzkeks und seine Seele. Geht sich selbst auf den Keks, weil er möchte ja Kuchen sein. Christa möchte mal Torte werden. Mit Kaselnüssen oben drauf. Mandelsplitter. Nicht nur ein einfacher Zuckerguss. So Bliss überzogen, nein, ganz durchdrungen. Schwarzwälder Kirsch haben wir auch noch im Angebot. Zu süß. Donau-Eschinger Unterleib. Linux. Wunder Mille. Ja, die brauchst du. Da ist sie in ihrem Element. Da muss nur, man muss nur damit anfangen, schon kommt das wie. Da lebt das, da lebt das Christ da auf. Mag gar keinen Kuchen. Ja, aber wenn du was weißt, dann lebst du auf. Das hat auch mit Mögen nichts zu tun. Sobald man von etwas spricht, wovon du Ahnung hast, lebt Christ, lebst du auf. Da muss man nur Ariel sagen. Schon kommt Clementine. Ich wüsste ja, wie ich Christa erfreuen kann. Jeden Tag. Ich müsste nur so mit ihr reden. Schon ist Werbefernsehen. Und Ding. Da, also für mich wäre das okay. Ne, weißer Riese. Ich freue mich auch immer, wenn mich jemand nach dem Weg fragt. Ich weiß es. Ja, geht's mal da und da und da. Ja, du solltest Stadtführer werden. Hast du immer ein Erfolgserlebnis? Wenn einem sowas Spaß macht? Also was machst du überhaupt hier? City Guide. Das esoterische Berlin vielleicht oder so. Jetzt fängst du schon wieder an. Das esoterische Berlin. Du führst das alle zum neuen Osho-Center. Gegenüber, wo die Talks sind, sie eingezogen. Die verfolgen einen. Ja, noch hier Fragen, jetzt mal was zum Ramana oder so. Matrix ist mir eingefallen. Matrix? Matrix, weil ich hab den Film. Nee, kennt keiner. Es ist Neo, kann man vergessen. Ja, ist ja der Aufhänger gewesen. Nicht mal. Das war ja eine Zeit lang, haben sie also als Mahabharata der Neuzeit, Matrix, tralala, und das ist die Verkündung der esoterischen, der Weg des Neo da zu seiner Erleuchtung und so, wo dann mit Augen verbunden, du musst dein relatives Augenlicht verlieren, damit du wirklich sehen kannst, die Energie von deinem dritten Auge, dann das Licht. Gott, das war das Irre. Und boah, die ganzen Maschinendinger, die gibt. Der Mind, der ständig hämmert und kämpft da und gegeneinander und bohrt und tut. Alles hatte seine Symbolik bis zum geht nicht mehr. Und dann der Vater da oben, der vollkommen scheißegal ist, der Designer, der alles wieder neu designt. Dann geht die Sonne wieder auf und nichts ist passiert. Die nächste Runde. Ja, Christa, das ist was für Christa. Interessant, die nämlich, wo der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der zurück möchte in die Matrix, weil die Schnitzel so gut sind, die Steaks. Muss man nicht wissen. Und der das war der Gründer vom Wienerwald. Ja. Ja, ich habe mich gefragt, ob es denn ein zurückgibt. Ja. Gibt es ein Zurück? In dem Wienerwald? Ein Zurück. Wohin? Ja, wohin? Naja, von hier wieder raus. Ja, machst doch jede Nacht. Du. Du hast immer jede Nacht, verpisst du dich und morgens kommst du wieder. Machen doch viele, die irgendwelche bei Castaneda da hinter den Adler sogar treten, hinter das Gewahrsein und dann in die Freiheit. Und dann kommen sie wieder. Alle, die gegangen sind, kamen wieder. Oder ist Dasein schon? Im Traum bist du da und bist du weg. Im Wegsein ist genauso im Traum wie Dasein. Und im Traum kannst du halt auch mal weg sein. Von welcher Position redet man immer? Oder möchte man das? Von welcher Annahme geht man aus? Von der Annahme, dass es hier einen gibt. Und dann diese Annahme, dass es dann da einen Ausweg gibt. Also eine Annahme folgt der nächsten. Also angenommen immer, angenommen. Und schon hast du was angenommen, musst du mit dem Scheiß umgehen, musst das Paket aufmachen. Das ist so Baby. Du hast angenommen, dass du beim Geboren werden, dass du da bist, haben wir einen dir rein und irgendwann hast du es mal angenommen mit 3 Jahren. Okay, ich bin jetzt hier. Scheiße, und dann fängt es an. Dann bist du Teil der Gemeinschaft, der Angenommenen. Und dann natürlich unter den Angenommenen, guckst du mal, nimmst du mich an? Nimmst du mich vielleicht an? Ich nehme dich dafür auch an. Nehmen wir uns beide an. Angenommen. Angenommen, und wir nehmen jetzt mal an, wir mögen uns. Angenommen. Also die Vorstellung, eine Vorstellung jagt die andere. Und die Wurzelvorstellung ist, dass es dich gibt. Das erste Gewahrseins-Ich. Das ist ja bei Ramana diese erste Wurzel von allem, was immer sein kann und nicht sein kann. Die erste Wurzel, ich. Das ist noch eine Idee schon, dass die erste subtilste Erfahrung von Ich als Gewahrseins-Ich. Da fängt alles an. Da, wo Licht ist. Vorne Leben, hinten Tod. Mittendrin ich, das ist Licht. Und wenn da schon alles zu spät ist, in dieser subtilsten, noch niemals Empfindung, da ist ein Empfinder, ein subtilstes Subjekt von ich, weil es als Erfahrender da ist, also als Seher, wo noch Zeuge, nur reiner Zeuge, alles noch wunderbar als Zeuge. Noch kein Problem, kein Leid, kein Ding. Aber da fängt der Scheiß an. Und da hört er auf. Das ist das Nadelöhr, was in der Bibel steht. Da, kein Besitzer kommt jemals durch das Nadelöhr. Also kein Seiender, keiner, der ein Sein hat, ein Bewusstsein hat, ein Leben hat, wird jemals in das Königreich des Seins eintreten. Weil da kommt keiner rein. Weil da nie einer rausgekommen ist. Besitzer meint also mein Ich, mein Sein, mein irgendetwas, dieses gemeine Mein. Und der König, der da vorne rumtanzt und ständig eine Vorstellung von einem Regierenden ist, der wird nie in das Reich eingehen, was kein erlaubt zu sein. Wo noch niemals Gott sein kann. Weder Gott, der Vater, noch der Sohn, noch der Geist kommt rein. Wo es kein Rein und kein Raus gibt. Tja. Rein und raus, fertig ist der Klaus. Und der hier vorne denkt, der hat eine Forschung von einem Kommen, der existiert ja gar nicht. Ob der jetzt raus oder reinkommt oder ob der irgendwo erleuchtet oder nicht erleuchtet, erwacht oder nicht erwacht, es ist wirklich voll absolute Irrelevanz. Von irgendeiner, ob es einer geschafft oder nicht geschafft oder ob einer akzeptiert oder nicht akzeptiert, es interessiert wirklich kein Schwein. Oder vielleicht Schweine, okay, aber das Sein bestimmt nicht. Diese vollkommene Irrelevanz, ob es dir gut oder schlecht oder irgendwie geht oder nicht geht, oder ob du was weißt oder nicht weißt, oder ob du verstehst oder nicht verstehst, ob du mehr oder weniger kämpfst oder nicht kämpfst, oder näher dran oder weiter weg, es ist absolute Irrelevanz. Es interessiert nur deinen Nachbarn, ob du den Rasen gemäht hast, aber auch das Sein nicht. Und ob du die 5. Abhandlung der Upanishaden auswendig kennst oder wie Mahabharata 20 Mal von hinten aufsagen kannst. Oder irgendeine Yoga-Technik bis zur Perfektion geschafft hast. Das ist schon längst versunken wieder in der Unendlichkeit von Pralala. Wo es in diesem Moment ist, es so wahnsinnig entscheidend. Und so wahnsinnig, wenn ich das da, und nächstes Jahr, oder nächste Woche, oder am nächsten Tag ist schon wieder, war da was? Ist ja jetzt schon immer. Und irgendwann kommt so ein energetischer Echo aus der Vergangenheit und jagt dich wieder in die Hölle. Weil du dann wieder annimmst, ja, werde ich damals mich anders entschieden. Allein die Idee, dann würde ich jetzt nicht hier dieses Ding erleben oder so. Wo hätte ich die Frau nicht in die Wüste geschickt? Wo hätte ich gestern Kamel? Ich spreche ja nur aus, wie jeder täglich mit seinem Ding da rumspielt. Mit seinem sogenannten kleinen Dasein und Leben und Ding. Ja, ist ja, was willst du sonst machen? Aber es ist doch Sportspiel, Spannung. Es ist doch wirklich nichts zu gewinnen da drin. Und nichts zu verlieren. Ist doch herrlich. Totale Scheiße. Du baust so viel Scheiße und es stinkt unendlich, aber man gewöhnt sich halt an alles. Da legst du nieder. Ja. Boah, da wird mir ja ganz kalt hier. Wenn ich dir sehe. Du bist ja noch jung. Komm du mal erst in meine Jahre. Nimm doch mal ein bisschen Rücksicht auf meine Jahre. Komm du mir erstmal nach Hause. Es ist alles im Kopf, Prakash. Ja. Das hast du schon sehr deutlich gemacht. Das hältst du aber im Kopf nicht aus, ne? Nee. Ja, wer soll das auch? Aber ich rede von Glückseligkeit, der Irrelevanz. Die absolute Glückseligkeit, da wo keiner glücklich sein muss, das, wo es Glück gar nicht geben muss. Also, es kann, muss aber nicht sein. Aber wenn es wirklich Glück gäbe, wäre es die Hölle. Wenn man wirklich glücklich sein oder werden könnte, das ist die Hölle. Allein die Idee, dass du glücklich sein kannst und glücklich sein musst, das ist die Hölle. Allein die Idee von Glück ist Hölle. Die Idee, dass du dich wissen kannst, ist Hölle. Allein alles das, dass du dich verstehen kannst, ist Hölle. Dass du irgendwann mal so ein, was auch immer, dein Körper, Geist, Seelen, Harmonie geschafft hast, dass du es damit nur sein kannst, was du bist, ist die Hölle. Allein die Idee, dass es da ein Erwachen geben muss oder geben könnte oder eine Erleuchtung, ist die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Im Verhältnis zu dem, was du dir da vorstellst, ist jeder Moment die größte Hölle. Weil es nie erreicht werden kann und nie einer erreicht hat. Aber die Vorstellung allein von Glück und irgendetwas lässt jeden Moment zum Unglück werden. Jede Erfahrung ist eine Form von Unglück. Und für mich ist das das Glück. Das ist total umgedreht. Dass alles Scheiße ist, das ist für mich Gold. Das macht Gold aus der Scheiße. Weil ich es nicht brauche. Keiner braucht es. Kein Wort dieser, was auch immer, ob hier einer sitzt oder versteht oder nicht versteht oder mit irgendeinem redet oder nicht redet oder ihr was versteht oder nicht versteht, das ist die Irrelevanz von eigentlich von dem, was das lebendige Wort ist, wo Leben mit sich tanzt, aber es muss doch nicht besonders tanzen. Es muss doch nicht irgendeinen besonderen Weisheitssatz von sich geben, damit das Leben gut tanzt. Es tanzt weder gut noch schlecht. Mann, mein Kopf. Jeder hat noch diesen Endsieg im Kopf. Echt, das ist der Hitler, der in jedem... Dieser Nazi, der hat nicht nur ein Nahziel, der hat auch ein Fernziel. Ferngully. Die ferne Jauche, die jetzt schon stinkt. Da gab es einen Roman, ne? Ferngully oder so. Die Gülle ist nicht weit, die stinkt jetzt schon. Überhaupt die Idee, dass in der Zukunft irgendwas besser wird, ist die Hölle. Das ist jetzt schon scheiße genug und in der Zukunft wird es genauso scheiße sein. Ist doch super. Jetzt und immer da. Dumm, dumm, dumm, dumm. deine Aussicht auf Veränderung? Euch wird es immer schlecht gehen. Was immer geht, geht schlecht. Es geht nie gut. Vor allem nicht aus. Weder schlecht noch gut geht es aus. Es ist noch niemals angegangen. Wie könnte es dann ausgehen? Das ist der Wahnsinn. Es ist nie was angegangen. Wie kann es dann ausgehen? Das ist die Frage. Find erstmal irgendwas, was angegangen ist. Der Samen, die Idee, dass da was angegangen ist, die Idee geht an. Und da entsteht dann deine sogenannte Persönlichkeit, weil diese Idee, die Wurzelidee angegangen ist. Wie so ein Samen in die Erde gespropft, begossen von Heiligen Geist, und dann kam der Baum des Lebens und sprießte sich in vielen kleinen Geistern. Scheiße ist angegangen. Es dünkt mir Böses. Ich kann mich da richtig gut immer reinfühlen. Ja. Das ist ein teuflisches Vergnügen. Genau. Was? Da kühlst du richtig auf. Ja, wenn ich die Hölle richtig am Kochen habe. Wenn ich den Teufel richtig am Braten sehe. Und du wirst schmoren in deinem eigenen Saft, der dich selbst geschafft. Auch du, mein Braten, der Hölle entsprungen. Höllenbraten. Schmeckt der, Christa? Christa ist. Da Kinski, als er den Villon da, das Erdbeermund, das war so in der Stimmung. Ich hab den Erdbeermund, das Tier so tief erfahren. Ich bin schon ganz wund vom Erdbeermund. Doch mal Christa mal ihre Lippenstifte drauf. Klaus Kinski. Der seine Kinder immer verführt hat. Was ist nicht alles irgendwann, alles kommt raus, also es ist eine Zeit, wo alles rauskommt. Ist das nicht alles öffentlich jetzt? Das Internet macht alles. Peng. Jeder weiß von allem alles. Furchtbar. Oder? Keine Ahnung. Ist das jetzt Einheit? Wo alle wissen, was alle tun? Wolltet ihr das? Habt ihr dafür gekämpft? In eurer Meditationsrunde? In eurem Lichtkreis? Ja, ich frag euch. Wolltet ihr das? War die Intention vielleicht gut, aber das Ergebnis ist nicht so berauschend? Ist der große Bruder vielleicht der böse Onkel? Wo jede Kamera auf jedem Platz von jeder, sogar in der Pinkelbude wird, wie du pinkelst, beobachtest, ob der links strahlt oder rechts gestrahlt wirst, ob du Linkstendenzen oder Rechtstendenzen hast, was für ein Träger du bist, des Hosenbandorns oder nur einer anderen hängenden Gestalt. Oh Gott, oh Gott. Das Bewusstsein ist echt so ein Gierlappen nach Neuigkeiten und will alles wissen und will in jede Hose passen und bei jedem Akt dabei sein und irgendwas und von Kameras von links nach rechts. Und wie viele Fernsehsender braucht man, die keiner sehen kann, weil sie so bescheuert sind? es ist diese Gier nach Neuigkeit, dieser Geist, der ständig neugierig ist. Immer was, mehr. Und wenn ich dann alles weiß, dann vielleicht, wenn ich das ganze Universum, dieser kleine wissenschaftliche Geist, der das ganze Universum kennen möchte, auf jeden Mars, und Mars macht mobil und Venus macht mich frigide oder so. Senil. Ich muss die Tendenz, die Frequenz und da und da und da. Ich muss wissen, wo ich meinen Kehlkopf kriege, weil ich meine Frau zu viel Gundilinus da unten gemacht habe, weil da der Virus drüber springt. Habe ich heute erst gelesen, heute Morgen. Muss man erstmal sich. Hier unser Douglas, Michael Douglas hat Kehlkopf, weil jetzt rausgekommen ist, dass beim zu viel. Weil die gleichen Stämme, die der Virus da sich vermehrt, dann, und der Mann kriegt es dann durch. Und jetzt. Und die Depression, ja, da, steht in den Mann. Da, jetzt ist echt. Die Neuigkeiten versauen einem das ganze Leben. Meine, wenn man da wirklich mal ernsthaft über. Da kriegst du doch. Würdest du doch. War das nicht schön im Mittelalter, in der dunklen Zeit, wo du nichts wusstest? Wo die Magd einfach immer zur Hand war und du gar nicht mehr daran gedacht hast, ob die, weil die hatte Übung. Du wusstest nicht mehr. Nichts erklären. Und heute ist jeder sein eigener Arzt, so ungefähr. Jeder googelt sich zum Doktor. Dr. Google auf der Flucht und so. Es ist herrlich. Ja. Wo soll das noch hinführen? Die ganze Finanzwelt wird jetzt. Es gibt nur noch ein Finanzamt für die ganze Welt demnächst. Das ist die Tendenz. Das schaffen die. Doch. Alle Politiker werden immun gestellt, können machen, was sie wollen, und der Rest muss zahlen. Weil wir haben ja einen Personalausweis. Wir sind das Personal der Politiker, damit die dann da oben. Die Diäten werden verzehnfacht, damit sie auf ihren alten Durchschnitt kommen. Das können die ganz mit links, da zeichnen sie kurz ab, jeder hebt die Hand und schon sind sie. Die zahlen eh keine Steuern da oben. Das interessiert die doch gar nicht. Ich sag nur, darum sind die jetzt so hinter allem her. Und diese Sprüche immer, ja, weil die Kindergärtnerin und der Lehrer muss bezahlt werden und unsere Kinder müssen, und wenn du das nicht bezahlst, keiner redet von den Panzern und den Drohnen, die da nicht drohen dann. Einmal ist es die Kindergärtnerin, die wir bezahlen. Wir bezahlen ja nichts anderes, wir bezahlen ja nur die Kindergärtnerin. Du bist ja auch ein Arschloch, wenn du die nicht bezahlen willst. Ich ist so. So eine Kinderverarschung, die ständig abläuft, wenn Politiker den Mund aufmacht, verarscht er nicht nur sich, sondern auch alle anderen. Die denken wirklich, die ganze Menschheit hat so eine Klappe, wie die mit denen reden, so wie mit kleinen Patienten, die wirklich ein. So, jetzt bin ich aber weggekommen von. Ja. Ich wollte nur damit zeigen, die Hölle fängt da an, aber die setzt sich im Finanzamt fort. Ja, die hört, ne, ich kann nur, die hat, und wenn du dann zur Ehe oder irgendwo, oder du bist in der Hölle von Sein, da kommst du, und die Hölle von Sein ist in jedem, ist auch dieses kleine, der kleine Geist, der ständig neugierig und kontrollieren will, und es ist ja nicht, dass man da sich von lösen könnte, wie im Kleinen, wie im Großen, das ist nun mal der, der geile Gott. Immer geil auf sich selbst. Und will alles wissen, was er macht. Von vorne bis hinten. Nicht nur, hast du schon den Müll runtergebracht oder was liest du da überhaupt? Solche Sachen sind dann nur Nebeneffekte. Ne? Was hast du heute Tag, den ganzen Tag gemacht? Was? Kannst du nicht einfach auf der Parkbank sitzen? Und runterfallen. Unsere Kinder müssen hungern. Oder so. Hätten, müssten, wenn ich nicht arbeiten würde. Oder so. Kannst du nicht die Fische beobachten? Wenn du jetzt angeln würdest. Darum heiratet man, damit man sowas dann hören kann. Das, man glaubt es ja nicht. Man ist ja immer ständig verwundert, dass einer einem sowas erzählen kann. Ich denke immer, die Männer. Jetzt immer. Der Loriot hat das wirklich auf die Spitze. Das war echt super. Mit dem. Sie in der Küche und er liest Zeitung. Nicht. Wieso machst du nichts? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nichts machen. Ja. Lies doch mal. Red mal mit mir. Das ist der Grundspruch. Red mal mit mir. Und dann sagt er Tschüss. Kommt das Hackebein. Fragen Sie mal beim Gericht, warum mussten Sie Ihre Frau jetzt nach 30 Jahren Ehe erschlagen? Warum sind Sie nicht früh einfach gegangen? Meistens wissen Sie gar nicht, ich hab mich so gewundert, dass das so sein kann. Ich habe mich nicht lösen können. Ich habe immer drauf, was als nächstes Ätzendes kommen könnte, was, wie man mich, ich konnte nicht umdrehen und einfach abgehen. Da war nur ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging, dann habe ich zugehauen. Klappe, halt die Klappe. Ich komme nicht weg, aber halt die Klappe. Wir wollten einfach nur Klappe zu. Ich wollte ja nicht umbringen, ich wollte nur halt die Klappe. Ich habe ein bisschen festgehauen. Tut mir auch leid. 30 Mal. Aber gerade in Übung. Ja, Prakash, da bist du aber froh jetzt, wa? Siehst du, ich kann dich da auch ein bisschen erwärmen. Wir haben ja gerade vom Kampf geredet, ne? Vom Ehekrieg. Wenn es einem gut geht, heiratet man, ne, Prakash? Damit man weiß, wie es schön, es war vorher. Ich lasse es lieber so schön. Gut, jetzt Fragen zum Hölle. Und Hamburg, heute geht's besser? So lala. Da sollte man drin verweilen. Im So lala. Solele Samen sind Schwaben. Solele, ne? Sodele. Fidele. Sodele. Sodele. Ja, kommt. Fragen. Christa hat angefangen und jetzt. Irgendwas zum Ausgehen. Ich habe eine Frage. Ja. Es gibt dann ein Gestern an. Und zwar, ich habe mir überlegt, wenn wir doch jetzt in diesem Moment dieselbe Zeit teilen. Also wir teilen ja alle jetzt in diesem Moment diesen Moment. Teilen wir das? Ich gebe dir nichts ab. Den Moment. Ich gebe dir nichts. Das kann ich nicht verstehen. Das, trotzdem gebe ich dir nichts. Ich gebe doch nicht, ich gebe dir doch, ich teile doch mit dir die Zeit nicht. Ich teile doch mit dir die Zeit nicht. Also deswegen, da habe ich mich gefragt, warum ist es dann so, dass es diese Getrenntheit gibt. Wer sagt, dass es die gibt? Ja, haben wir festgestellt. Haben wir nicht festgestellt. Moment. Haben wir nicht festgestellt. Wir haben gesagt, es gibt die Erfahrung von Getrenntheit, aber sie hat keine Realität. Ja. Ja, weil das heißt, gut. Also haben wir festgestellt, dass es sie nicht gibt. Ja. Genau, und dann zieht meine Frage hin, warum erfahre ich es trotzdem? Ja, warum sollst du es nicht erfahren? Warum willst du etwas ändern, was es gar nicht gibt? Ja, Frage. Ja. Warum willst du jetzt da was drehen, wo es gar nichts zu drehen gibt? Ja, weil diese Frage auftaucht in mir. Ja, dann manchmal taucht was auf und man sollte es auch wieder abtauchen lassen. Ach so. Okay. Das sind so kleine Blasen, die aus irgendeinem... Ja, das ist meine Frage, genau das. Ja, und dann bläst dann... Also wenn es aufblubbert, dann soll ich es verblubbern lassen. Habe ich nicht gesagt, aber kannst du auch wenn anders gut, damit... Kannst du auch den anderen damit belästigen. Das nennt man gemeinschaftliches Blasen. Blasenbelästigung. Da kriegt man wieder Kehlkopfkrebs. Wenn man das zu viel macht. Das nennt man den Bart eigentlich, den nennt man so. Das sind die... Ja. Ja. In Frankreich besonders nennt man die... Ja, ja. Wenn eine Frage in mir auftaucht, soll ich sie verblasen? Nein, du hast, wenn so eine Sache auftaucht, hast du entweder du scheinbar teilst du sie oder scheinbar lässt du sie auftauchen und vergehen einfach. Aber du kannst nicht entscheiden, was du damit machst. Weil auch der versucht, das wegzublasen oder sein oder nicht, das ist schon eine Blase. Also zwei Blasen unterhalten sich. Also die Ich-Blase und die Blase, die in der Blase, eine Blase taucht in der Blase auf. Und dann kümmert sich die scheinbare eine Ich-Blase um die scheinbare andere Blase. Also eine Vorstellung kümmert sich um eine andere Vorstellung. Und das in der Vorstellung von Getrenntheit. Weil anders geht's nicht. Der Traum kann nicht geträumt werden ohne eine geträumte Trenntheit. Wie soll man... Der Seher kann nur... Eine Erfahrung kann nur sein, wenn der Erfahrende getrennt ist von der Erfahrung. Scheinbar. Versuch's mal anders zu erfahren. Da ist nichts. Also Traum... Träumen kann nur sein, wenn es einen Träumer gibt und der verschieden ist von seinem Traum. Aber das ist schon der Traum. Es ist eigentlich nur der Traum, dass du träumst dich verschieden von dem, was du bist. Es ist aber eine Vorstellung von Verschiedenheit. Also du stellst dir dich selbst vor und dann ist halt die Vorstellung. Und dann gibt es die Idee, dass du dich dann in die Vorstellung verliebst, weil die Vorstellung nicht verschieden von dir ist, weil das ist schon. Und dann kümmerst du dich um deine Vorstellung. Also der Kümmerer, das Kümmern und das, was sich kümmert, taucht zusammen auf und dann gibt es eine Kümmerling-Veranstaltung. Und das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Was wirst du machen? Du verwirklichst dich als Verwirklicher, Verwirklichen und verwirklicht bist. Das ist die Art und Weise, wie sich Realität realisiert. Was soll man da machen? Es ist dumm, aber es ist so. Weil du kannst dich nur dumm realisieren, weil Wissen kannst du, realisiert sich als Wissen nicht, sondern es kann sich nur als Dummheit realisieren. Also du kannst dich nur in Ignoranz erfahren. Weil Ignoranz bedeutet, wo du getrennt bist von dem, was du erfährst. Und wenn das für dich die Wirklichkeit wird, dann bist du etabliert in der Ignoranz. Und dann natürlich ist es unerträglich. Weil desto mehr du da raus bist aus der Ignoranz, bestätigst du, dass du drin bist. Das ist der Wahnsinn. Du willst aus etwas raus, wo du gar nicht drin bist. Also jeder Moment, auch wenn du Leute triffst oder Meister triffst, die erklären, ich habe es geschafft. Also wo es da, und du wirst ein Verfolger von denen, von Leuten, von denen, die Erfolg hatten. Das bestätigt wieder, dass es möglich ist. Dass es überhaupt einen Erleuchteten gegeben hat, ist schon die Hölle. In der Hölle von Ignoranz. Allein die Idee von Erleuchtung von Realisation, das Nichtverschieben von Leid. Und dann gibt es solche Sadgurus wie Ramana, die weisen nicht darauf hin, eben dass die Art und Weise, wie du dich kennen sollst, oder die natürliche Art und Weise, wie du Wissen bist, was kein Wissen braucht, also dein natürlicher Zustand, der dann das ist, das Wissen zu sein, was ich absolut nicht wissen muss, was in der An- und Abwesenheit eines Wissenden oder Nichtwissen ist, was es ist. Ganz, das ist also weder noch braucht oder nicht braucht. Beut schon. Aber beginnt nicht da schon das Elend? Das Elend ist überall. Ach so. Was immer beginnt, ist Elend. Eben. Und das schlimmste Elend ist, wenn man eine Lende hat. Das ist elendig. Was? Kalor? Da beleidige ich mich andauernd. Darum drückt er hinten auf dem Ding dann mal, die letzte Ding da raus. Da kommt die Rache dann. Da merke ich dann, das macht ihm richtig höllischen Spaß. Würde ich nie zugeben. Da würde er nicht zugeben. Ich würde nie laut lachen. Nee. Das nennt man das Silent Enjoyment. Das ruhige Genießen. Ja, aber für mich ist es halt, die Natur der Freude ist, dass sie nicht erfahrbar ist von sich selbst. Und das, was du sogenannt als Freude bezeichnest, ist eigentlich ein Abklatsch. Leer. Freude, Freude, Freude. Was lachst du? Mäuse. Mäuse. Ja. Alles Elend. Ja, und für das, was du bist, dem kann ich das erzählen, dem macht es nichts. Das ist ein stiller Genießer. Dem kannst du gar nicht aus der Ruhe bringen. Aber das, was ich aus der Ruhe bringen kann, das bringe ich aus der Ruhe. Das mache ich möglicherweise dann noch, das Feuer noch brennen da. Und ihr könnt hier nur sitzen, weil ihr nicht anders könnt. Das ist die Übung. Genau wie ich hier. Aber nächstes Jahr hört das auf. Da muss mir keiner mehr zuhören. Ich erlöse euch. In Ewigkeit, Amen. Außer mir schon öfter, wer sich freiwillig das anhört, was ich ihm zu sagen habe, glaube ich, habe ich nie dran geglaubt. Ich würde mir das niemals anhören, wenn ich hier nicht. Aber mich freut es eigentlich. So negativ, so hoffnungslos, ich kann da gar nicht umgehen. Wie der sagte, der Anti-Krishna. Du kriegst es nie. Du kriegst mich nie. Ja. Auch ist es jetzt wirklich so, dass die scheinbar in Einheit sozusagen oder auf irgendwelchen Stufen sind und denken, sie haben was erreicht, dass die auch denken, sie haben da was zu getan, aber eigentlich war das bestimmt von diesem Block. Ja, das war schon längst da, bevor es okay, und dann ist es ja auch idiotisch, dass ich denke, ich kann was machen, das habe ich immer gedacht und habe ja auch gedacht, ich kann es ja nicht. Das heißt, ich müsste einfach akzeptieren, dass es bei mir immer so la, so doof jetzt bleibt. Das kannst du auch nicht. Das kann man logisch. Dann kann es ja einfach wirklich, dann ist es so. Nee. Dann sitze ich hier, aber es macht auch keinen Unterschied. Also es ist richtig schön doof. Richtig schön. Ja. Das ist schön, schön ja, dumm. Das ist mir jetzt so klar, weil ich habe ja immer noch gedacht, dass ich, also wenn das nicht ist, dann brauche ich ja auch nicht dahin gehen, das ist ja idiotisch. Aber ich habe halt gedacht, dass ich doch in irgendeiner Art dann doch... Also ich glaube, solange mich jeder hier kennt, habe ich immer gesagt, ich rede so, dann, damit er nie wiederkommt. Ja. Also wenn es möglich wäre. Das ist die wirkliche Intention. Ich möchte eigentlich ständig mit dem, was ich sage, alle rausschmeißen. Ja, aber die, die es jetzt ja, dann auch nichts dafür, so, das ist eigentlich die Frage. Die haben es ja nicht besser, die haben es ja nicht besser. Die, ja, doch, würde ich sagen. Ach Quatsch. Dann, wenn es denen besser ging, dann gibt es ja wirklich auch andere, denen es schlecht geht. Es gibt weder denen, denen es schlecht geht, noch denen, denen es besser geht. Ja, weil alles so, beide, alles, ja, alles beide ist Elend. Ja, aber vom genau die erste Frage, vom relativen Empfinden. Ja, aber da habe ich keine Verträge mit. Du nicht, aber ich oder viele hier sitzen vielleicht, weil man doch irgendeinen Vorteil immer noch will. Ja, dann muss man zu Isaac gehen oder zu irgendwem. Nee, ja, aber das wäre Staubsaugervertreter. Ja, aber das habe ich ja gemacht und habe ich ja gemerkt, dass das bei mir nicht funktioniert. Und deshalb ist jetzt die Frage vielleicht, ich muss einfach akzeptieren, dass ich brauche auch nichts mehr machen, ich muss einfach so ablehnen. Abgelebt hört sich gut an. Ja. Auch das alles das gehört nun mal dazu. Der ganze Scheiß. Die Krankheit, auf Ebene gelandet sind, da ist keiner gelandet. Die kämpfen ja nicht, die sind in Frieden. Ach, Isaac alles, ist alles. Überhaupt nicht im Kampf. Wer? Isaac? So sieht es aus. Mit seinen fühle Frauen? Fühle mein Nervensystem, komme zu mir, fühle es, ist schon besser. Und wie oft, was für ein Idiot? Alle Damen sind ja besser dran. Und der ist total gelassen. Warum muss der dann nach Edmonton mit John de Reuter? Und weil seine Frau da hingegangen ist und er sich scheiß gefühlt hat, dass sie ihn verlassen hat. Wo ist er in seiner Einheit denn da? Ja, ich frag dich einfach nur, weil du himmelst. Warum nicht alle so in diesem Wer? Moment? Warum in dieser Gerechtigkeit, Wer? In diesem Frieden? So spricht der immer. Ich warum weiß es. Das nicht in jedem? Er ist ein Verkäufer. Es sind Verkaufsgespräche. Was willst du machen? Kaufst du ihm da? Aber du bist doch die Bescheuerte, die das, wenn du das abkaufst. Der verkaufen will. Du gehst doch nicht im Markt und kaufst jeden Scheiß. Nein, mach ich auch nicht. Also die gewisse Klasse ist auch da. Ja, ich biete dir an, dass es nie, wenn du wirklich absolut sehen würdest oder was auch immer, dass es da nichts zu kriegen und nichts zu holen und nichts zu verlieren gibt. Ja, was denn? Dann, dass keine Schönheit vonnöten ist. Warum rede ich überhaupt mit dir? Ich habe zwar keine Hoffnung, aber das ganz stark. Das ist doch ganz schön. Nein, für mich ist es einfach eine entspannende Unterhaltung, weil ich weiß, wenn es klickt, dann klickt es beim Furz und nicht bei dem, was ich sage. Ja, das war ja auch. Ja, das ist doch entspannend. Weil es wird nicht deshalb sein, weil ich hier sitze und was sage. Es wird trotz meines Scheiße sein. Wenn es sein soll, wird sich das lösen und fertig. Und die Frage war auch bei den aber nicht, weil ich irgendwas gesagt habe. Das ist doch... Dass es sein sollte, dass die halt auf irgendeiner Einheit... sind und das für die nein, weil es gibt halt einige, die sitzen da und denken, weil sie dir jetzt was übermitteln können, Transmission-Scheiß oder so, dass dadurch etwas beschleunigt werden kann. Es passiert doch eh nichts. Es ist doch auch, nirgends einer gelandet. Andere fühlen sich dann besser. Das kannst du nicht aussehen. Möchtest du wirklich wie Gangaji aussehen? Möchtest du wirklich mit Eli morgens wandern? Nein, aber ich möchte vielleicht. Möchtest du Baron Katie sein? 30.000 Jahre im guten Zustand. 30.000 Jahre. Ja, wie du sagst, dann hängen die da. Das fände ich aber besser, als wenn ich immer. Die sind doch in keinem Zustand. Die sind doch einfach nur aus lauter Angst im Hintergrund. Ja, aus was soll denn sonst? Was? Voller Angst würden die eigentlich. Ja, wenn sie keine Angst hier vorne hätten, dann würden sie ja nicht da hinten sein müssen. Ja, wo keine Angst ja, ist. Gut, aber sie ja, wie denn? Die, nee, das sind doch alles Angsthasen-Gurus da hinten. Das mag ja sein, aber die empfinden dann, wenn sie eben mehr hinten sind, die Angst vorne ja nicht. Ja, weil sie Angst haben. Angstscheißer, scheißen sie in die Hose hier vorne und müssen da hinten rumweilen. Sitzen hinten auf Toilette, weil sie vorne nicht mehr kacken können. Verstopfen. Die Ärsche. Nur Ärsche brauchen besonderen Sitzplatz. Jetzt durch. Und dann glaubst du den Ärschen? Wer ist dann der größere Arsch? Ich glaube, die sind immer wieder wahrscheinlich. Weil deine Hoffnung nie immer noch auf irgendeinen. Ja, natürlich. Ja, meine, macht ja nichts. Aber die Toilette ist geöffnet. Jeder will sich verpissen und das Pissoir ist die Welt. Und die, dann glaubt man anderen Verpissern, die so tun, als hätten, haben sie es geschafft, sich zu verpissen, ja, weil ihre Toilette immer offen ist. Ich habe eine öffentliche Toilette. Du bist ja noch in deiner privaten da vorne. Ich bin schon in einer unpersönlichen Toilette und scheiße unpersönlich. Hast du eine Ahnung? Die meinen, die haben das Arschloch ständig auf, oder was? Das stinkt am meisten. Welcher Arsch hat es denn hinten besser als vorne? Willst du einen Arschschein, oder was? Es ist immer die Arschkarte, egal wo du bist. Das war die Frage. Ja, dann ist es ja wirklich. Kann ja sein. Also, ich würde vielleicht akzeptieren, und ja, was ist jetzt, wer macht den Unterschied zwischen einer persönlichen und unpersönlichen Toilette? Es stinkt in beiden. Und du denkst dann, wenn der eine, dann, ob das dann vegetarische Toiletten sind, weil die stinken nicht so viel wie Fleischtoiletten oder so? Vorne? Die Vegetarier sagen immer, meine Furze rieche ich nicht. Ja, so ist das, so ist mit das mit deinen, mit den Büchern, die du von. Ja, das ist ja, weiß ich doch alles. Aber trotzdem will ich nicht aufhören, dass es so kreuz wird. Nee, da ist die Freude, dass du nicht aufhören musst. Kann doch einfach weitergehen. Ja, was soll man. Frage. Aber ich meine, Freude, da siehst du ja, das Freude ist wenig. Ich habe früher mal Freude gehabt. Jetzt kann ich das Gleiche sagen, man wird älter. Man sollte andere Spielwesen besuchen. Weißt du noch? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Da, da, da, da, da, da. Ja, Goethe hat das schon gesagt. Es ist wie wenn ein neuer Guru, die neue Hoffnung, die neue Liebe, schon hast du wie ein neues Leben. Neuer Freund, neue Freundin, irgendwas geht das Herz auf und du vertraust und du gehst da rein und die Hoffnung, dann bist es dann wieder im Dunkeln versenkt. Immer wieder das Gleiche. Und du kommst nicht raus. Immer wieder taucht was auf und dann verliebst du dich in ein neues Paar Schuhe. Es kann ja ganz banal sein. Neues Essen, neue Hoffnung auf eine Toilette von hinten, die hinten nicht so viel ist. Oder einer sitzt im ewigen Licht oder irgendwas. Oder immer kauft man wieder. Man ist ja kaufbereit, ständig. Man ist eigentlich im Kaufrausch geboren. Ja. Schuhtick und Kaufrausch. Und das zusammenkommt, mache ich einen Schuhladen auf. Dann besitze ich zu deinen Füßen. Schreie vor Glück. In Berlin gibt es ja die Läden, die heißen auch so. Schuhtick und Kaufrausch und Dinge. Wirtschaftswunder. Nee, das ist halt ganz Amerika, die ganze Religion ist auf Kaufen und Verkaufen. Der Papst verkauft dir was. Alles sind Händler. Jeder handelt mit irgendwelchen Hoffnungen oder irgendwelchen Versprechen, dass da ist was besser als hier. Sogar das andere Ufer handelt mit dir. Es verspricht dir, dass es da besser ist. Da muss noch gar keiner sitzen. Nur weil da ein anderes Ufer ist, hast du schon Sehnsucht. Nur weil es da was anderes geben könnte. Weil wenn ich vorhin gesagt habe, überall wo du bist, ist scheiße. Das meine ich so. Ja. Wenn du bist, bist du scheiße. Also relatives Sein ist unerträglich. Das rede ich ständig von. Aber du wirst es nun mal nicht los. Du musst absolut sein können, obwohl du dich relativ erfährst. Mehr ist nicht. Diese relative Erfahrung wird nie aufhören. Es wird immer relativ sein. Du in Beziehung zu etwas anderem erfährst du dich. Aber das macht dich halt nicht relativ. Deine Absolutheit ist deshalb nicht weniger absolut. Ob du jetzt dich absolut als absolut erfährst oder als absolut relativ, ist vollkommen irrelevant. Die Absolutheit deiner Natur ist unveränderbar. Wurde nie verändert und wird auch nicht verändert. Und es geht nicht weniger als absolut. Aber weil du nun mal das Absolute bist, musst du dich absolut relativ realisieren. In jedem Moment. Unendlich. Und du bist das sich realisierende Reale. Die Wirklichkeit, die sich verwirklicht. In was auch immer möglich und unmöglichen. Und in jedem hinteren, vorderen und was auch immer Toilettenabschnitt. Und die da hinten ist die Absolutheit in Isaac oder in irgendwem, die realisiert sich dann halt in der Idee von besser. Und dann hier realisiert sich die Absolutheit in der Idee von scheiße. Ja. Und es ist absolute Scheiße und absolute, absolut, absolut, absolut. Es gibt nur das Absolute. Und vorne kann man auch mal resolut, absolut dagegen sein. Aber Kante gebe ich mir dann. Absolut aggressiv. Absolut, lass doch machen, was kommt. Und immer absolut. Jeder Moment ist ein absolutes. Was? Immer anders. Die Aggression von gestern kannst du nicht mehr leben, du erlebst die Aggression von heute. Absolut. Nie war er so scheiße wie heute. Dieser Tag ist besonders scheiße, ja, aber der morgige wird, naja. Es ist immer anders, aber auch nicht. Ja, das ist nun mal, ich kann nicht anders als darüber zu reden, du bist nun mal das absolute Sein oder Selbst oder Existenz und du wirst dir nicht entkommen und du wirst nicht aufhören, dich zu realisieren. In allen möglichen und unmöglichen Variationen. Und dass dies nun mal die Variation scheiße ist, gebe ich zu. Aber wenn du hier nicht sein kannst, was du bist, dann wirst du es da nicht werden und es wird da, auch wo es besser ist, nicht besser sein. Weil du bist jetzt schon da und hier. Du bist nämlich jetzt schon Isaac oder irgendwas, der sich eben anders erfährt. Und wie in allein in diesem Raum, da erfährt sich das, was du bist, in allen Variationen, die von dem, was hier sitzt. Und Kameraeinstellungen und Naserümpfen, ein selbst heult, ein selbst, ein macht das und einer fühlt sich von hinten bedrängt oder irgendwas. Aber das sind alles Erfahrungen des Seins in verschiedenen Variationen von Informationen. Die Wirklichkeit hier ist auch nicht verschieden von der Wirklichkeit da. Das, was sich hier verwirklicht, verwirklicht sich da in Variationen von Wirklichkeiten. Was ist denn da das Problem? Wenn einer im Lotto gewinnt, bist du das. Und wenn da keiner im Lotto gewinnt, dann bist du das auch. Und wenn der Vogel vor dir verreckt, weil er nicht mehr fliegen kann, dann ist halt die Erfahrung von dem, was du bist, ein verreckender Vogel zu sein. Aber da verreckt doch nichts. Und dann kannst du entweder, heute Morgen habe ich da in meinem Patio da einen Vogel, der kommt. Ich sage, was macht er? Ich gebe doch vor, ich habe echt gewartet, was machst du jetzt? Haust du ihm jetzt einen auf den Kopf, spülst du in die Toilette oder gehst du in die Küche, holst ein Stück Ding oder so? Ich habe echt drauf gewartet, ich habe mich überraschen lassen, weil alles wäre möglich. Dann bin ich in die Küche, ich habe mich gesehen, in die Küche gehen, habe Maisdinger zerkrümeln und mit ein bisschen Wasser hingestellt und den Vogel rein. Und denke, wenn ich wiederkomme und lebst immer noch, vielleicht haue ich dich dann. Ich muss jetzt weg. Du überlegst dir das mal. Ja, aber dieses Gefühl, ich hab, da ist kein Gefühl mehr, ich bin jetzt besser, weil ich ihn was geführt habe, oder schlechter, wenn ich ihn jetzt über den Kopf und wegspüle. Bei, alles ist möglich, in jedem Moment. Und ich habe mich echt, was kommt jetzt? Du guckst, der kommt nicht mehr hoch, der ist schon wahrscheinlich ein paar Stunden versucht er da am Ding und er war zu schwach überhaupt noch auf die Beine zu kommen. Ja, was wäre jetzt besser? Mitgefühlmäßig. Kopf drauf und weg und Schluss oder gibst ihm wieder Futter, dass er... Welche Tendenz... Also was entscheidet jetzt? Und dann spürst du ganz deutlich, die Totalität hat schon entschieden. Du siehst dich gehen in die Küche und machst das, was gerade passiert. Obwohl du genau weißt, das wird nichts mehr. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Was auch immer. Und, aber da ist keine Schuld von irgendwas. Und auch nicht, dass du dann denkst, jetzt hast du was richtig gemacht oder falsch. Das eine wäre so richtig wie das andere oder falsch. Weil der ist ja schon tot, das Ding. Aber du musst trotzdem noch Krümel, Wasser auf den Teller, den du hinterher wahrscheinlich dann wegschmeißt. Was alles dann durch die Birne, diese ganzen Dinge da. Herrlich. Welche Gnade, dass du angesichts des Kühlers stirbst. Ja, nee, das habe ich jetzt nicht. Von der Hand ist. Von der Hand ist. Nee, da habe ich jetzt nicht. Weißt du eigentlich, wie gut du es hast? Dass du jetzt vor mir nicht mehr kannst? Und das würde ich jetzt mit dir so reden. Dass du kannst jetzt im Angesicht des Gurus leiden oder so. Abkratzen. Dann immer das Abkratzen. Aber das war ich in den 80ern, da habe ich viel Börse gemacht, fast jeden Tag und bin, weil ich eh nichts anderes machen konnte, Geld verdient. Und da war wirklich ganz das Deutlichste. Die Übung ist wirklich, du drückst auf Kaufen oder Verkaufen und du weißt, in dem Moment ist es scheiße. Du verlierst Geld. Du weißt es hundertprozentig. Du weißt genau, aber du kannst nicht drücken. Es geht. Den kenne ich auch. Und du weißt es und du entspannst. Ach Gott. Ja, es ist echt die Meditation der Hilflosigkeit, die eigentlich ununterbrochen da war. Es war unendlich. Jeder Moment war ein Moment der Hilflosigkeit, wo schon längst entschieden war, was als nächstes passiert. Und du hast keine Chance, da nicht zu drücken. Genauso wie ich keine Chance habe, das Wort, das nächste Wort zu sprechen oder nicht zu sprechen. Es spricht sich. Und manchmal denke ich, was hast du denn jetzt für einen Scheiß erzählt? Also im Hintergrund. Aber eigentlich immer, aber es ist... Verbaler Durchfall. Nee, aber es ist wunderbar. Keine Chance. Ich liebe das. Es ist wirklich die Freude, dass du keine Chance hast. Und trotzdem versuchst du es. Also, aber auch das Versuchen kannst du nicht versuchen. Du versuchst dich, versuchst dich. Du bist ständig der Teufel und der Verführte. Du bist dein eigener Belzebub und jede Brezel macht dich an. Herrlich, oder? Und du kannst dich, wenn du dich beklagen willst, kannst du nur bei dir selbst beklagen. Es gibt keinen anderen. Wenn du fragst, wer ist schuld? Werwolf. Werwolf. Maximum, absolut Maximum, culpa, culpa, culpa. Dass es den Vogel gibt und dass er kratzen muss. Dass es den Arsch gibt, der dem zugucken muss. Alles von dem geträumt, was du bist. Weil du als das, was wach geworden ist, oder Buddha sagt, dieser göttliche Unfall passiert ist, dass da die Wirklichkeit sich angefangen hat zu verwirklichen. Gott sich gewahr wurde. Dann, das ist alles, was du bist. Und wenn Ramana sagt, du musst dich verwirklichen, dann sagt er nicht, du musst das verwirklichen, was sich verwirklicht. Du bist schon die Wirklichkeit, die sich verwirklichen muss. Es ist nicht, dass du erstmal zu dem werden wirst, was du bist und dann dich verwirklicht. Nein, du bist die Wirklichkeit und das ist die Verwirklichung deiner selbst. Hier und jetzt. Moment für Moment. Und jeder nimmt es natürlich persönlich und denkt, ja, ich muss jetzt sattwisch leben, damit ich hinten dann irgendwann mal ankomme. Ich muss jetzt da durch irgendwas. Quatsch, du bist schon da, wo du nie rausgekommen bist. Und das hier ist, das ist der Shortcut, der direkte Weg, die direkte Ansprache. Und alle Vedanta und alle anderen Sachen sind diese, was? Unendlichen Wege, die nie aufhören. Das ist der Weg, ist das Ziel. Das hier, du bist der Weg und das Ziel und das, was das Ziel ist oder was auch immer. Was hat Jesus da gesagt in irgendeiner Bergpredigt? Jetzt kommt Christa, wisst ihr? Das war Stichwort für Christa. Das ewige Leben. Aber am besten, man weiß gar nicht, was man ist und was man nicht ist. Also auch wenn man schon sagt, du bist die Wahrheit, das Leben, das Ding, schon machst du da wieder irgendein... Es wird alles zu schwer in dem Moment. Am besten, du bist das, was absolut weder weiß noch nicht weiß, was es ist. Weil das ist die Natur des Wissens. Aber sobald du dann irgendeinen Namen drauf haust oder irgendeine Wahrheit oder irgendwas oder dieses Licht oder schon vergleichst du das mit dem, was gerade ist. Und dann scheiße wieder. Am besten, man hält die Schnauze, wenn man könnte. Aber das ist ja anstrengender, als wenn man einfach nur quasselt. Also wenn du mich fragst, ich habe noch nie was gesagt. Das meine ich so. Noch nie ein Wort gesprochen. Weder gesagt, gesprochen noch gehört. Aber wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen, ihr müsst still sein, das wäre. In Stille sein. Uah. In die Stille gehen. Ja, noch reingehen. Uah, das ist auf Toilette gehen. Ich gehe jetzt auf Toilette und bringe meine Scheiße in die Stille rein. Geh mal in die Stille. Die arme Stille, wo du reingehen kannst. Ich würde dich gleich wieder raustreten, wo du eintrittst. Vielleicht das ist immer der Wunsch, dass man dich austritt. Du gehst austreten, ja, nicht eintreten. Ich gehe austreten in die Stille. Seid alles Austreter. Aufs stille Örtchen, weißt du auch. Du besonders, du Pferde, Flüsterer. Ah, du bist ja Pferd. Christa, das Pferd. Christa ist ein Jahr jünger als ich. Noch niemals. Wann bist du geboren? Die hat genau gerechnet. Die folgt mir, sie holt mich auch, sie holt mich ein. Nächstes Jahr ist sie vor mir geboren. Dann bin ich die Nachtgeburt. Ja. Was tun, sprach Zeus zum... Irgendwer hat zu irgendwem was gesagt. Heinrich der Wagenbrecht. Sowas geht mir immer. Heinrich der Wagenbrecht, ohne Räder fährt er nicht. Das ist für mich genauso ein heiliger Satz wie sei das Licht, die Wahrheit und das Leben. Eigentlich finde ich Heinrich der Wagenbrecht besser. Ohne Räder fährt er nicht. Weil das ist ein Hinweis, du kannst nicht die Wirklichkeit sein, ohne dich zu verwirklichen. Fertig. Also, da hast du den achtfachen Radweg da, machst Ratschläge überall und kein Ratschlag hilft dir im Faulsein. Nur Faulen schlagen Rad. Das ist doch mal richtig was zum Tragen, praktisch. Ja. Da bist du total unzitterig, wenn da keine Öffnung oben ist. Ja, stimmt, da kann nichts rausfallen. Du zitterst eigentlich nur, wenn es fallen könnte. Wenn was tropfen könnte. Scheint so. Na gut. Fürchtet euch nicht. Können wir ein bisschen. Ich drohe immer mit Gesang. Ja, der hat immer die Jodeln, hat er immer gejodelt. Wie war das? Da da in Tirol. Da da da da da da da da da da. Kufsteiner Lied. Auf den Kufen des Seins, unter den Hufen der Pferde. Ich bin der Weg. Unter den Hufen der Pferde. Da müsste das mal alles ein bisschen umdichten. Alles trampelt auf mir rum. Trampel, trampel, trampel, trampel. Und der Weg kann sich nicht wehren, wer auf ihm trampelt. Jeder Tritt trampelt, trampelt auf mir rum. Ich als Weg. Karl? Ja. Du hast doch gestern was gesagt. Hab ich? Ja. Ich habe gerade gesagt, ich habe nie was gesagt. Ja, okay, aber. Das lässt mich jetzt. Also, was soll ich gesagt haben? Ja, da war doch irgendwas dabei gegen den Resonanzen und du könntest es eigentlich nicht ertragen. Wenn da noch ein Resonierender wäre. Und was würdest du dann mit dir machen? Dann würde ich kotzen. Würde ich einfach nur kotzen. Weil der Magen würde sich mir umdrehen vor lauter Angst, für Frequenzen, Resonanzen, die mich ständig umgeben, von irgendwelchen Lebensängsten und Volksängsten oder irgendwelchen Ängsten, die ständig um einen rumflattern, die man ständig mitkriegt. Wenn ich diese Angst noch in mir, wenn das noch ein Resonanzkörper finden würde, der mit resonieren würde, dann würde ich nur kotzen. Vor lauter mich übergeben müssen von Angst. Oder in die Hose machen. Ich würde nur scheißen und mich in die Hose machen. Und kotzen bis zum Umfallen. Könnte ich doch nicht ertragen. Wer will ich denn? Aber wenn es bei einem passiert, dass diese Resonanzen auf einen treffen, dann geht es ihm eigentlich sehr übel. Darum kommt das. Es geht mir übel. Weil alle diese, ich bin offen, aber es gibt noch, also einen, der noch offen, der offen ist, und diese Resonanz trifft genau den Ängstlichen, und der muss nicht nur seine eigene Angst, sondern alle Ängste um sich rum. Und dann nennt man das Paranoia. Schizophrene Paranoia, weil da ist dann die Angst der ganzen Umgebung trifft auf einen und er hält es nicht aus. Dann landet er in der, was? Klapsmühle. Weil es klappt nicht mehr. Er kann sich nicht mehr abschirmen. Das nennt man Klapsmühle. Und es ist eine Mühle von sei sich umgebenden, was immer, weil er hat das Gefühl, alles redet auch über ihn, auf ihn und in ihn rein. Und Gott, geh mal in die Psychiatrie rein. Die reden alle genau davon. Und das ist ein offenes Herz. Mit einem, der es noch hat. Zufällig ein Unfall hat irgendetwas geöffnet und es gibt da irgendeinen, der das persönlich nimmt. Und schon haut es ihn kaputt, weil keiner kann es ertragen. Und wie hast du das gemacht, dass das bei dir nicht mehr... Bist du schon so geboren? Ja, da... Doch, könnte sein, weil ich hatte nie Angst vor irgendwelchen Sachen. Ich habe keine Angst vor den Bullen oder Kühen gehabt, habe immer mit Dingen oder Drogen oder so. Ich hatte, weil wenn du bei Drogen Angst hast, kriegst du einen Horrortrip. Das hätte ich nicht nehmen können, die ganzen, was auch immer, Peyote oder so. Weil die sind echt Erfahrung, da kriegst du, wo die Wahrnehmung sich aus was raus und Ding, du kriegst dann echt Existenz. Wenn du da wirklich eine Angst hast, die bringt dich um. Bei vielen, die Peyote, die müssen kotzen, das ist Angst, das ist die Angst, die dann bricht. Das hältst du nicht aus und dann entledigen sich wieder. Keine Chance. Aber heißt es nicht, dass das Herz sich, glaube ich, als erstes öffnet und dann... Das was? Dass sich das Herz als erstes öffnet und dann alles andere kommt. Was kommt denn dann? Ja, die Scheiße rein. Ja, weil das Herz, was du bist, muss ich nicht öffnen. Nee, das ist schon klar. Aber das, was ich öffnen muss und öffnen kann, ist ein Scheißherz. Und das Scheißherz lässt jeden Scheiß dann rein. Das wird dann ein überfülltes Herz. Dann hast du so viele Personen in dir drin und so viele Tendenzen und irgendwas und das Herz ist so überfüllt, ja, und overcrowded. Ja, dann hast du nicht nur deinen eigenen Scheiß zu bewältigen, sondern ein ganzes Umfeld kommt in dir. Die ganze Politiker-Scheiße. Weil ich vorher so, wenn man das persönlich nimmt, wenn man Deutscher ist und dann Merkel noch im Herzen hat, dann hat man echt Probleme. Was? War das bei dir auch? Im Vorfeld, sage ich jetzt mal. Im Vorfeld? Nö. War das bei mir auch? Ist es immer noch so? Ich könnte immer passen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest jetzt. War das bei dir auch? Du willst schon wieder eine Geschichte von einem irgendwas machen? Nee, mir geht es jetzt einfach darum, weil du gesagt hast, du spürst so Resonanzen halt, aber es macht... Ich habe gesagt, die Resonanzen sind da, weil es gibt keinen, der sie spürt. Also sie werden wahrgenommen, aber es geht da rein und da raus. Es ist Durchzug. Stell dir vor, ich würde nacharbeiten nach so einer Session hier. Oder vorarbeiten. Ja, weil das wäre, es gibt viele, die dann erstmal ein paar Stunden, 12 Stunden, einen Tag nicht mehr mit wem zusammen sein können. Ich habe vor am ersten Tag mit Eckhart Tolle, die dann hinter allein sein müssen oder dann nach Hause und sogar die Freundin darf sie eine Nacht nicht in der Nähe, nichts um sie rum. Die müssen in die Stille gehen, damit sie sich wieder resonieren, in ihrer Stille resonieren und dann wieder ein Klärwerk einsetzt, wo diese ganzen Resonanzen und die ganzen Angstsachen sich wieder erlösen in sich selbst und im Gewahrsein verweilen, wie Isaac dann. Er verweilt ständig im Gewahrsein und lässt es rein und verbrennt es sofort. Kann dann nur ein paar Stunden sitzen, weil er im Gewahrsein sitzt. Da hat er mir auch einmal einen Kaffee getrunken in Amsterdam, hat er sein neuestes Ding, ich halte das Gewahrsein einfach immer aufrecht. Dann kommen die ganzen, wie machst du das denn? So, keine Ahnung, ich habe die Hintertür auf. Bin zu faul, die Hintertür zuzumachen. Da war er. Weil ich bedeutet einfach nur aus Angst, dass einer hinten reinkommt, zumachen. Und wenn du hinten zumachst, ist auch vorne zu. Aus lauter Angst. Und wenn du keine Angst mehr hast, was hinten reinkommt, kannst auch hinten wieder raus. Weil du hast ja nur Angst, dass du hinten was verlierst, was du vorne vielleicht nochmal brauchen könntest. Das ist doch das Bescheuerste. Die kleine Geschichte von einem kleinen Besitzer, der vorne alles hortet, weil er Angst hat, dass er es hinten verliert. Als wenn du ohne diese kleinen Dinger vorne nicht mehr sein kannst. Du brauchst jede kleine Identifikation oder irgendwas, ich bin die Tochter von dem, diese kleine Geschichtsfatzen, Futzen, Futzen, Krutzen, Butzen, die dann ständig dieses kleine Cluster von Persönlichkeit da vorne aufrechterhalten lässt, bloß immer alles nur verkniffen, verkneifen und in sich immer wiederholen und nachforschen, was gestern war und was war früher, was war letztes Jahr, wie wird es sein dann, was hat meine Mutter, hat sie das gesagt zu mir wirklich gesagt oder hat sie das nicht gesagt, hat mein Vater mich wirklich geliebt oder nicht geliebt, hoffentlich nicht, oder vielleicht hat er mich platonisch, nein, er hat wirklich die Hand mal da gehabt, war das wirklich nur unschuldig, ständig über solchen Scheiß fummelt sich der Geist da ein kleinen Persönchen rein, aus lauter Angst, dass er sonst nicht sein kann, dieser kleine Phantom-Fuzzi. Lässt alles zu, ich lasse jetzt alles zu. Da muss man alles so lassen. Pass auf, dann machst du auch wie Passana. Dass ich bloß nicht irgendwo reintrete, wo es scheiße sein könnte. Ich passe genau auf. Und ich passe auch auf, ob das Knie in dem richtigen Winkel steht. Ich übe jetzt das in mich treten. Ich trete in mich. Nicht nur in die Stille, ich trete auch in das Äußere. Ich trete ins Innere und damit ich im Äußeren treten kann. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Alle Übungen macht den Meister, habe ich gehört. Man übt sich in die Stille. Ja. Ist offenes Herz dann im Grunde nicht auch ein Konzept? Keine Ahnung, frag doch mal die Insassen in der Psychiatrie. Geh hin, unterhalte dich mit denen. Die haben mehr Erfahrung damit als jeder, der hier sitzt. Oder vielleicht war schon einer da, das war ihn. Bei irgendeinem Psychiater oder Guru oder hat irgendwie das gespürt und hat dann wieder ein Mittel gefunden, dass er sich wieder seinen Schutzpanzer lieber doch wieder zulässt, sich nicht öffnet. Vielleicht waren die Osho-Umarmungen doch ein bisschen einem zu viel und hat auf einmal nicht mehr so zugelassen, dass der andere in seinen Aura reinplatscht. Ja, nächste. Das war ja die Übung des Öffnens dem anderen gegenüber. Ich hack dich, du hackst mich. Wir sind dann zusammen gehacktes. Das nennt man Meeting. Meeting in the heart. Zwei Herzen im Dreivierteltakt. Das ist doch alles ein Witz. Was? Was ist denn alles. Scherzkekse unter sich. Ein Scherzkeks hat ein Scherzherz und scherzt mit dem anderen. Scherz in dem Herzen. Gott, allein die Idee, dass man ein Herz hat, ist doch die Hölle. Und dann das noch aufmachen zu wollen, Dosenöffner finden. Und auch denkt, da ist was drin, wenn ich ein offenes Herz habe, dann kann ich mich an ihm laben. Dann spüre ich mich doch richtig Bloody Mary mäßig. Die Jungfrau ist geöffnet. Das jungfräuliche Herz öffnet sich dem Ganzen. Brennt sein Blut. Toreros warten auf mich. Das Sein hat mich erstochen. Bulli, Bulli, es ist nicht so ernst, wie du das denkst. Stell dir vor, ich würde das alles sehr ernst nehmen, solche Sachen. Noch ein bisschen schwerer reintun. Kann es noch ein bisschen schwerer sein? Braucht doch noch ein Gewicht. Gewichte, noch ein bisschen Gewicht drauf, weil mit irgendwelchen schweren und ernsthaften Sachen hat man mehr Gewicht. Und mit mehr Gewicht ist der Wicht mehr gewichtig. Wichtig, wichtig, wichtig, sagt der Wicht. Weil ich ja sonst wegfliegen würde, ich habe ja Angst, dass ich fliege, deshalb mache ich mich wichtig. Und eine scheiß Kindheit ist wichtiger als eine gute Kindheit oder umgekehrt. Oder wenn ich vergewaltigt wurde von dem, habe ich mehr Gewicht im Verhältnis zu einem, der nicht vergewaltigt wurde. Oder ich baue meine Geschichte so auf, dass sie wichtig ist. Mein Selbstmitleid ist stärker als von jedem anderen. Keiner hatte so ein scheiß Leben wie ich. Sowieso nicht. Keiner ist so arm dran wie ich, auch ohne Bein. Ja, ich rede nur wie dieses kleine Phantom, wie es sich spielt. Es braucht jede kleine Nuance von irgendetwas, damit es überhaupt auf dem Teppich bleibt und nicht gleich flüchtig sich verzieht. Weil aus lauter Angst, dass der kleinste Wind es wegtragen könnte, macht es sich so sein Schutzpanzer bing und fehlt sich ein, verankert sich im Sein, wurzelt sich in der Erde. Dieser ganze Scheiß, den dann verdient, du musst auch dich erden, du musst da reingraben, du musst deine Wurzel finden, deinen Platz, und dann Wurzeln in der Erde und die Blätter im Himmel und dann kannst du wehen bis zum geht nicht mehr und Wie viele wunderbare. Es ist doch wirklich Käthe Kruse auf der Flucht. Was mache ich mit der Puppe? Oder ich bin ein Krokodil. Ich weine. Und jede Träne ist ein Diamant des Seins. Wer hat diese Bücher nicht gelesen? In welchem Positivdenken, tralala, hat man sich dann noch auf die, neben die Schüssel gesetzt? Und man hat der Schüssel nicht seinen Arsch zugemutet. Ich habe auch mal an die Schüssel gedacht. Ich habe mitgefühlt. Du weißt, du kannst nicht glauben, wie pervertiert das ganze esoterische Scheißgeistlein sich da manifestieren kann. Und natürlich als kleines persönliches Wichtlein ist natürlich am scherzhaften. Es macht sich schon in der Hose, wenn die allein von der Idee, dass es sie nicht gibt. Das ist möglicherweise, bin ich oder bin ich nicht? Am I not? Shakespeare mit und ohne Bart? Wo schüttelt's mich? Wo lege ich mich hin? Oh, Leha, Leha, Leha. Oh, Tragik. Was wäre denn das kleine Persönchen ohne Tragik? Diese tragische Rolle. Was wäre denn der Träger, ohne dass er was zu tragen hätte? Und hat eine tragende Rolle. Das ganze Bühnenstück hängt an einem. Ich bin die Hauptrolle meines Seins. Und ich muss es tragen. Mein Gewand. Ich bin der Papst. Ein Deutscher. Cultus Interruptus nennt man ihn. Sein letzter spiritueller Name ist Cultus Interruptus. Kurz rein und wieder raus, bevor er kommt. Das nennt man doch einen richtigen Deutschen, ne? Ja. Gut geübt. Aber kurz rein und schnell wieder raus, dann so wie Stalingrad. Aber weg hier. Stalingrad. Ne, das war ein Witz, haben wir eine geschickt, allerdings. Der neue, also von Benedikt mit seinem Dick. Coitus Interruptus, der deutsche Weg, ein Papst zu sein. Coitus. Fand ich lustig. Wie überhaupt die Bildzeitung hätte das schreiben müssen. Erst wir sind Papst und heute, danach haben sie es, wir sind Papst. Waren mal. Leute, wir waren mal Papst. Gott sei Dank. Nein, zurückzukommen. Also es hat gar keine andere Chance, das kleine Wichtlein, also dieses, was artifiziell konstruierte Cluster von emotionalen, genetisch und konditionierten Geschichtsstückchen und energetischen Verwicklungen, die dann so als ich irgendwo visionär irgendwo rumtanzt, das braucht jeden Moment eine Aufmerksamkeit und ein Gewicht, damit es sich überhaupt halten kann. Und natürlich leidvoller, also Leiden ist die ständige, wunderbare Gewicht, was auf einem ist, was einem zusammenhält. Und nichts ist besser als Leid dafür. Leid ist ständig bereit, sich als selbst mit Leid irgendwas und Leiden darunter, dass man ist immer vorhanden. Da kann man immer drauf vertrauen. Das ist mein bester Freund. Ich weiß, wie ich leide. Da bin ich Meister. Und wenn ich Meisterleider bin, behalte ich mich. Da bin ich da. Da bin ich. Da habe ich Relevanz. Da kann ich mich mit anderen Leidern austauschen. Wie geht's dir denn heute? Ja, ich leide heute nicht ganz so wie gestern. Da können wir doch was dran machen. Lass uns doch mal 5 Minuten überreden. Allein die Frage, wenn man sich trifft, wie geht's dir denn heute? Hast du gut geschlafen? Schon checkt man aus, wie es dem leider heute geht. Und dann hat man schon ein Leiderthema. Sollen wir machen? Medizinische Buchführung. Da. Ja, und dann, wenn ich dann natürlich überall das Witze mache, dann bin ich natürlich herzlos. Ja. Der hat kein Mitgefühl. Der nimmt mich nicht ernst. Ich habe kein Gewicht bei ihm. Dann hast du wieder einen Grund zu heulen. So, ich gebe dir auch einen Grund, dass du heulen kannst. Das ist mein Mitgefühl. Mach dich. Ich schlag noch einen drauf. Man, bitte mit Sahne. Sein mit Sahne. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ist nicht herrlich? Mit oder ohne Verkehr, man ist immer verkehrt. Alles, was aus Verkehr gekommen ist, ist verkehrt. Hat schlechten Umgang gehabt. Und dann der Urwunsch, hätte mein Vater doch meine Mutter nie getroffen. Vor allen Dingen nicht hinterm Zelt. Beim Schützenfest. Was meinst du, wie viele da rausgekommen sind? Boah. Wie viele Kuckuckseier hinterm Schützenfestzelt gelegt wurden. Oder beim Karneval. Doch, so nach 10 Klaren bin ich klar. Darum heißen sie im Norddeutschen Klare. Klar, klar, klar. Alles klar. Ich empfinde mich? Nee, ich empfinde mich nicht. Wenn ich mich empfinden würde, würde ich kotzen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ist wahr. Wenn ich mich empfinden würde, würde ich kotzen, weil dann wäre ich wirklich getrennt von mir, wenn ich mich empfinden würde. Das wäre zum Kotzen. Ich bin einfach heilfroh, dass ich mich nicht empfinden kann. Ich finde mich nicht. Ich schweige denn Empathy. Nicht empfinden heißt Neutralität. Oder? Was? Nicht empfinden heißt Neutralität. Nee, heißt gar nichts. Man heißt einfach nur, dass man das ist, was keiner empfinden kann, noch niemals du selbst. Das heißt ja keine Neutralität, weil neutral ist ja schon wieder neutral zu was? Ja, da gibt es, wenn es aber nichts anderes gibt, wo soll dann Neutralität sein? Ich meine damit, dass wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, du setzt dich hin. Oder ich setze mich doch nirgends hin. Stell dir mal vor, ich wäre was ich irgendwo hinsetzen würde. Den würde ich gleich auf die Toilette setzen und wegspülen. Weil das wäre Scheiß, wenn ich mich setze. Die will da immer wieder eine Geschichte von einem Karlchen draus machen. Was ist denn Karlchen seine Geschichte jetzt? Wo sitzt denn Karlchen jetzt noch? Findest du dich neutral oder noch im Beischlaf? Schläfst du noch bei oder ohne? Wenn du Beischlaf hast, schläfst du schon mit dir oder noch mit anderen? Ja, Fragen. Was ist das? Das sind Fragen. Da blüht das Interesse auf. Aber da klingelt die Büchse. Da kommt die Frage her. Wie wäre es, wenn ich so wäre wie Karl? Nein. Aber hör dir mal zu. Du willst wissen, wie es mir geht. Und dann möchtest du wissen, wie es dir gehen würde, wenn du Karl wärst. Aber so sicher. Es gibt keine unschuldigen Fragen. Dann sage ich, ich will doch nur wissen. Ich wollte ja nur wissen. Du willst ja nur wissen, weil du denkst, du hast einen Vorteil, wenn du es wüsstest. Es gibt keine unschuldigen Fragen oder Antworten. Alles nur Taktik. Wie schaffe ich es, irgendwas zu erobern, wo ich dann möglicherweise eine Buch habe, wo ich dann sitzen bleiben kann? Was? Ja, du wirst eine feste Burg, ist unser Gott hier. Du wirst ein Luther in mir wachrütteln. Bin lutherig. Bin ein Protestant. Nein, ich protestiere gegen das Protestieren. Nein, mach ich auch nicht. Bin viel zu faul für irgendwas. Oder was? Du bist die Faulheit selbst, du faules Luder. Das meine ich so. Das ist genau das, was ich meine. Deine Natur ist Faulheit in der Natur. Es hat nie was gemacht und sitzt, ne, es kennt weder was von neutral noch nicht neutral oder Krieg oder nicht Krieg, Frieden oder irgendwas. Ich meine es so. Und alles andere, diese Nutte da vorne, die ständig einen Freuden austanzen will und möchte, dass der den besten Freier kriegt und am besten bezahlt wird für das, für ihre offene Muschi da, mit der habe ich keine Verträge. Meine ich so. Ganz deutlich. Prostituierte. Das ist doch die Nutte, die morgens wach wird. Dieser kleine Fuzzi da, der ständig nuttig rumläuft und denkt, er wäre der größte Freier. Entweder er zahlt oder will was verkaufen. Ja, ist entweder ein Freier oder die Prostituierte da vorne. Der Pimp und der Lude und das Luder wacht morgens auf und ludert sich durchs Leben und möchte ständig den größten Puff haben, wo er anschafft. Und wenn er dann so ein Ei sagt, ist er im erleuchteten Puff. Oder im Gewahrseinspuff oder so. Und dann denkt man, das ist ein größerer Puff. Und mit dem offenen Herzen habe ich mehr Freier. Ist doch alles nur Geschäft. Jeder verkauft und kauft und ständig weiter und vergleicht sich mit etwas anderem. Mein Besitz und dein Besitz. Und dann der eine, der nichts mehr hat, vergleicht sich. Hast du etwa noch was? Ich bin ohne viel besser dran. Hast du noch was? Freedom ist just the word for nothing left to lose. Bist du ein bisschen Janis oder schon Loblin? Welche Phrasen und Dings und ständig diese Resonanzen von Liedern sogar, da fummeln sie einen rein da, von irgendwo. No Direction Home. Yeah. Bob Dylan. Yeah. Boom. Und schon, ja. Ich würde sagen, No Erection Home. Immer woanders. Ja, es ist echt zum Heulen. Ne? Ich wollte gerade fragen, ist da was falsch dran? Oder? Wo denn? Ja, an dem. An allem. Ist alles falsch. Ja, ich wiederhole ja nur, was mein Freund Ramana da gesagt hat. Es fängt falsch an und hört falsch auf. Und also die Wurzelidee von Gewahrsein ist schon falsch und alles, was ihr aus ihr kommt, kann nur falsch sein. Aus Falschen kommt nur Falschheit. Falsch, falsch, falsch, falsch. Und wenn ich das sage, dann sind sie immer, aber wenn sie dann Rama, oh ja, der Rama hat das gesagt. Ah. Ah. dann gucke ich in meinen Opas Augen und wenn er mal sich so anguckt, wenn der das gesagt hat, dann geht es mir direkt ins Herz. Dem glaube ich das. Ramana, Ramana. Den lasse ich rein. Herrlich, ne? Ja, wenn so ein Bauernlümmel aus dem Loser Berg kann das sagen. Ja. Mit ein bisschen anderen Worten vielleicht, dann. Der hätte seine Kühe weitermelden sollen. Irgendwas Anständiges. Ja, es ist echt eine. Tja, das ist halt die Frage, Herz sein oder Herz haben? Was ist deine Präferenz? Herz sein. Aber das ist ja auch schon wieder zu viel. Ja, ich sag nur. Du hast leider geantwortet. Darum nennt man mich gemein. Jetzt ist einfach, wen kümmert's? Ja, it's blowing in the wind. Ja? Aber dafür muss man erstmal einen Mund haben, der blasen kann. Ist schon zu spät. The answer is blowing in the wind. Und wir haben so richtig mitgeblasen. Kehlkopfkrebs. Können wir wieder drauf kommen, Eva ist schuld. Jawohl. An allem. Dafür ins Apfel beißen und auch. Ja, da haben wir Adamsapfel von gekriegt. Da. Kehlkopf. Sehr Kehl. Da kehlen wir jetzt noch drum. Kelle. Ja, gut, dann guten Appetit.